Wir haben die Wahl. Also das ist so eine Sache, die man nicht bedenkt, und die Beispiele, die du da gebracht hast, wunderbar. Jetzt bin ich ganz gespannt, also welche von diesen zwei Artikel eigentlich du anziehst. Keine, gell? Nee, also, hab ich schon gedacht. Okay, du hast die Wahl getroffen, dass du nicht anziehst. Die zwei Dinge, okay, alles klar. So, ich dachte, sonst können wir schon mal morgen anschauen, also wie das aussieht, wenn man die Wahl getroffen hat. Ihr habt die Wahl getroffen, ne? Wie viele warten für blau? Also, blau ist überwiegend, ha? Also, dann müsst ihr, also wirklich, naja, gut, also mir gefallen beide Farben, so ist egal, welche Farbe sie anziehen würde, ja? Ja, und ich werde nicht zu euch predigen, ich werde zu euch sprechen. Ist das okay so? Ja. Ist eine Jugendstunde. Ja. Und ich will euch einige Sachen so ans Herz legen, dass mir im Leben geholfen haben, weil ich gemerkt habe, dass doch also bei aller Belehrung vieles falsch gemacht wird. Trotzdem. Ne? Und so, ich habe einen Text gewählt, ich glaube, das habe ich euch gegeben, ist aus dem Psalm 119, Vers 30, da heißt es, ich habe mich entschieden für Wahrheit und Treue. Ne? Und da heißt es hier, habe von mir gestellt, dein göttliches Gerecht. Und nun hier spricht der Psalmist über eine Entscheidung, die er selber in seinem Leben getroffen hat, weil jede Entscheidung, ist egal was es ist, umfasst zwei Alternativen. Entweder für oder gegen. Und dieses für oder gegen ist immer so eine Sache, weil das Konsequenzen hat. Und viele Menschen bedenken nicht, die machen also Entscheidungen, wo sie gar nicht so darüber nachdenken, was dieses für oder gegen bedeutet. Weißt du, wir leben in einer Gesellschaft, die uns jetzt alle anders, alles nur nichts kaputt gegangen, okay, so. Wir leben in einer Gesellschaft, also die uns in eine Richtung prägen will und uns zu verstehen geben will, dass wenn man viele Entscheidungen, also Varianten von Entscheidungen hat, dann ist man glücklicher, dann ist man freier, dann ist man mehr gesegnet. Dann also sind wir also Menschen, die wirklich das Potenzial von Wahl haben, also was uns die Freiheit verschafft zu verstehen. Ja, du, mir geht es gut, weil ich eben die Entscheidungen treffen kann. Und weißt du, das ist nicht wahr. Egal wie viele Entscheidungen wir im Leben haben, es ist nie also eine befriedigende Sache, weil jede Entscheidung, die du getroffen hast, hat nochmal Varianten, die man noch also einschließen könnte und noch anders wählen könnte. So ist es nicht so einfach so, aber es gibt so ein Konzept. Ich werde euch nur mal die Punkte sagen, wir werden nicht darüber eingehen, weil das könnte dann also bis morgen Nachmittag dauern. So, ihr wollt ja nicht so lange sitzen, ne? Ja, okay, so. Aber ich werde euch nur 7 Punkte geben, also die zum Navigieren unseres Lebens gehören, wo wir sagen könnten, das ist ein gutes Leben. Und dazu gehört zunächst mal Kommunikation. Wir, also sehr, in unserem Tag sowieso, ne? Also jeder Tag ein Telefon, ne? Ein Handy, wie man das sagt. Ja? Ja, genau. Und dann also, mit dem sind wir ständig mit Leuten verbunden. Als ich jung war, wir hatten kein Handy. Wir haben noch nie mal ein Telefon im Haus gehabt. Wir mussten also die Straße heruntergehen und da war also in einem Haus, die haben das Telefon gehabt und dann also sind wir hingegangen und haben dort den Anruf angemeldet und da haben sie uns gerufen und gesagt, du, jetzt müsst ihr schnell kommen, jetzt ist der Anruf angekommen. Und heutzutage, jeder einzelne von uns trägt ein Telefon, bist du verbunden mit der ganzen Welt, egal wo du bist. Das ist auch nicht so gut für die Eltern. Wo unsere Kinder noch klein waren, ja, wenn die angerufen haben, konnten wir wissen, wo sie sind. Ja, weil man also da die ID hat, ne, die Nummer, und kannst genau sehen, ah, die rufen jetzt vom Haus sowieso an oder von Stelle sowieso. Man konnte irgendwie wissen, wo sie sind. Ja, heutzutage, du kannst also morgen in Frankreich sein, kannst nach Deutschland anrufen, weiß kein Mensch, wo du bist. So, also die Kontrolle über das, wo die Kinder sind, überhaupt, wenn die Jugendliche waren. Ja, weißt du, Freitagabend habe ich Jugendstunde bei uns gehabt in der Gemeinde und die sind am Freitagabend dann mit den Freunden ausgegangen, weißt du gar nicht, wo sie sind. Die können irgendwo sein. Und dann, weißt du, dann haben sie angerufen, du, könnten wir noch ein paar Minuten länger bleiben? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Weil man nicht weiß, wo sie sind. Kommunizieren ist immer so eine Sache, weißt du, die sehr wichtig ist für uns, weil wir damit etwas freisetzen. Wir tun also Informationen weitergeben. Wir tun den Leuten etwas wissen lassen. Wir tun auch in dem Gespräch gewisse Versprechungen machen. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man so kommuniziert. Und das ist wichtig, weil wir Entscheidungen treffen wollen. Aber da gibt es auch Überzeugungen. Die gehören auch dazu, dass wir die richtige Wahl treffen können. Überzeugung ist eine Sache, die uns heutzutage nicht so leicht kommt. Weil vieles, was heutzutage gesagt wird, man ist nicht überzeugt, dass das so ist. Jahre zurück, da haben sie im Fernsehen gesagt, ja, also die Butter, die kann man nicht essen, weißt du, das ist nicht gut für dich. Na, Margarine soll man essen, ne? Und da haben alle Leute versucht, die Margarine zu kaufen, ne? Und da haben sie also das eingekauft und das gegessen, mit Freude, dass sie jetzt gesund oder gesünder werden. Jahre später haben sie herausgefunden, dass die Margarine schlechter ist wie die Butter. Haben sie wieder so umgestellt zurück zur Butter. Also Butter ist besser wie die Margarine. So, weißt du, die Überzeugung haben wir nicht mehr. Auch wenn die Leute uns was sagen, da können wir uns nicht entscheiden, weil wir gar nicht wissen, ob das wirklich so ist. So, die Überzeugung ist unheimlich wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Die Wahl zu haben, das Richtige zu tun. Aber da haben wir auch gemeinsamen Sinn. Es gibt so Dinge, wo wir gemeinsam etwas verstehen, da sind wir uns alle einig. Dann ist es leicht, eine Entscheidung zu treffen in so einer Situation, weil wir wissen ja, also wenn dann alle so sagen, dann muss das stimmen. Ne? Es muss nicht, aber wir zumindest denken so, weil alle so sagen, also das muss stimmen. Und das ist auch eine Sache, also die uns hilft dann irgendwo, unsere Entscheidung leichter zu treffen. Und dann haben wir auch Zusammensetzungen. Es gibt so Dinge, die man im Leben zusammensetzt. Also jetzt, um das ganz einfach zu machen. Ne? Eins und eins sind zwei, mal zwei sind vier. So, wir setzen die Dinge zusammen und sagen, ja, eins und eins ist zwei. Also diese Zusammensetzung ist immer wichtig. Ne? Und dann also sehen wir, also, dass gewisse Dinge auch dann so sind, wie zum Beispiel 32 ist was? Ja, 32 ist 32. Aber wie kann man, wie? 8 mal 4, ja, ist 32. Siehst du, diese Zusammenhänge haben wir. Und so tun wir auch gedanklich über gewisse Dinge denken. Wenn jemand sagt 32, also 8 mal 4. Also das sind zwei Komponenten, die uns das Endresultat geben. Und diese Zusammenhänge sind wichtig, um Entscheidungen zu treffen, um die Wahl zu treffen, weil wir wissen, dass diese zwei Komponenten, also 32 ausmachen. Sehr wichtig. So, und wir sagen das zwar nicht so, aber im Leben so, wenn die, also gewisse Dinge uns gesagt werden, Zusammenhang ist sehr wichtig. Aha, das gehört zusammen. Also, da kann man leicht eine Entscheidung treffen. Da gibt es aber auch Unterweisungen. Unter denen verstehen wir, dass also wir schon etwas gelernt haben, überhaupt von klein auf, dass gewisse Dinge gut oder nicht gut sind. Weißt du, die Kinder haben eine feine Art, die Eltern immer wieder zu der Grenze führen, also wo es dann kommt, entweder auf, ja, da haust einer drauf oder sagst nein oder was immer das ist. Ne? Und die wollen also zwischen 2 und 3 Jahre, die wollen und versuchen immer wieder die Grenze der Eltern zu spannen bis zum Letzten, bis es dann gefährlich wird. Und weißt du, irgendwie im Reich Gottes ist es auch so, dass wir als Christen einerseits gläubig sein wollen, wir wollen also Jesus folgen, wir wollen alles das, was uns die Bibel sagt, folgen, aber dann irgendwie versuchen doch herauszufinden, wie weit kann ich noch also in dieser Welt, mit Dingen dieser Welt zurechtkommen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und weißt du, das ist nicht leicht mehr, weil die Welt ist attraktiv. Stimmt's? Ja, die Sünde ist attraktiv, sonst würde keine Sünde machen. Oder begehen. Ne? Das ist also schon mal klar. Ne? Aber sie, wenn es darauf ankommt, dann müssen wir denken, also dass die Unterweisungen, die uns gegeben wurden, sind dazu dienen sollen, dass wir in gewissen Dingen dann die Wahl haben und auch eine Entscheidung treffen, die uns hilft, das Richtige zu tun. Das gehört dazu. Aber da gibt es auch Umstände. Umstände sind mir so, ja, so Halbwahrheiten für uns, wenn es zu Entscheidungen kommt. Weil die Umstände können manchmal sehr versprechend sein und doch nicht aus der Erfüllung bringen. Ne? So gibt es auch solche Sachen. Und damit müssen wir irgendwie fertig werden. Dann, wie wir mit diesen Umständen da sind, umgehen und es verstehen, weil es nicht nur für heute geht, sondern es geht auch für also morgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Und wenn Jesus nicht wiederkommt, vielleicht für die nächsten Jahre. Und weißt du, diese Umstände sind da, die uns zwar etwas bieten als Fakten, aber nicht uns eine Antwort geben, die müssen wir selber treffen. Und das ist auch nicht so leicht. Und da gibt es auch Kontrolle. Kontrolle ist da, dass wir also die Wahl treffen, um das Richtige zu tun. Und es gibt ja verschiedenartige Kontrolle, ich werde mal ganz kurz was darüber sagen. So, das sind so 7 Komponenten, die eine Zusammenstellung für uns als diejenigen, die eine Wahl treffen sollen, uns helfen sollen, das Richtige zu tun. Und dann gibt es im Leben so Entscheidungen, die sehr einfach und unwichtig sind. Ne? Die haben wir. Ist egal, ob das so oder so ist, es ist unwichtig. Also was soll denn das, also, dass man sich da Mühe macht? Also was immer. Ne? Solche Entscheidungen gibt es im Leben und die sind nicht schwer zu machen. Aber da gibt es Entscheidungen, die komplex sind. Sehr komplex sogar und die sind extrem wichtig. Solche Entscheidungen also zu treffen, da musst du schon also Grundlage haben, da musst du schon in deinem Leben ein Fundament haben, wo du diese komplexen Sachen verstehst, aber dann auch also diese extreme also Konsequenzen von diesen Entscheidungen auch irgendwie verstehst und dann überbrücken musst. Ne? Und das ist immer so. Da gibt es also Entscheidungen, die sehr lange nehmen, um sie zu machen. Ne? Die sind also, da muss man sorgfältig nachdenken, immer wieder nachdenken und weißt du, dazu zu prüfen und nachdenken. Und natürlich, also das ist nicht leicht, weil du weißt ganz genau, du stehst vor einer Entscheidung, die maßgebend ist. Da kannst du nicht so innerhalb also einer Minute einfach so sagen, ja, okay, also machen wir so oder machen wir so, weil das könnte dir also sehr viel kosten und sogar manchmal also das Leben erschweren bis zum Ende. So, da gibt es solche. Und da gibt es standardmäßige Entscheidungen. Weißt du, ich kenne ja alle Computer, ne? Und da gibt es so einen Ausdruck, der heißt es Default, ne? By Default. Ne? Ihr wisst, was das ist. Also, das heißt also, wenn es um den Default geht, also, dass gewisse Dinge wir tun, ohne zu bedenken. Ne? Wir haben schon so ein paar Beispiele hier gehabt, aber ich gebe ein anderes Beispiel. Gestern war ja sehr windig draußen, ne? Oder habt ihr das noch nicht so mitbekommen? Doch, also ich kann sagen, ich dachte also, mir tut also die Klamotten abreißen. Also das wäre so stark gewesen. Und das in diesen Wind gegangen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du so in diesen Wind gehst und ziehst dein Portemonnaie raus, willst du was kaufen, auf einmal die 50 Euro fahren dir raus und auf den Boden fahren. Ne? Da wirst du doch nicht sagen, okay, jetzt muss ich überlegen. Mit welcher Hand soll ich das, also das Geld aufheben? Ne? Soll ich mit der linken oder mit der rechten Hand aufheben? Nein, mit linke, ich bin nicht links, also rechts, das wäre schon besser. Was würde passieren? Bist du deine Entscheidung getroffen, ist das Geld weg. Da kannst du es irgendwo in also Nachbarhof oder irgendwo suchen, das schon jemand also gefunden und in Tasche gesteckt und findest gar nicht mehr. Bei dieser Gelegenheit, wenn er was runterfällt, dann denkst du jetzt nicht, also soll ich linke oder rechte gebrauchen, ne? Da ist automatisch, du greifst und hebst dein Geld auf. Ne? So, das sind diese Default-Entscheidungen, weißt du, die machen wir automatisch, ohne zu überlegen und die sind meistens auch immer richtig. Ne? Und so diese Entscheidungsart ist schön. Aber da gibt es Entscheidungen, nicht Entscheidungen zu machen, ne, uns trotzdem eine Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, eine Entscheidung nicht zu machen, ist trotzdem eine Entscheidung. Das ist genauso wie beim Glauben, weißt du. Die Leute sagen immer zu mir, ja, der ist ungläubig. Es gibt keine ungläubigen Leute. Es gibt keine. Nee. Ich war in Slowenien geboren. Als Kind bin ich zur Schule gegangen dort, ne, und zwar unter Kommunismus damals. Ne, und da hat immer mein Lehrer gesagt, ich glaube an keinen Gott. Ich, also vom Glauben halte ich gar nichts. Und ich sagte mir zu ihm, du glaubst trotzdem. Nee, ich glaube nicht, no, ich glaube nicht. Natürlich, du glaubst, dass es keinen Gott gibt, ist trotzdem Glaube. Also es gibt keinen Ungläubigen, alle glauben, bloß einige glauben so und der andere so. Aber jeder glaubt, egal was es ist, du glaubst immer. Und so ist es auch hier bei Entscheidungen, wenn wir sagen, du, ich mache keine Entscheidung. Natürlich hast du schon Entscheidungen gemacht, dass du keine machst. So seht ihr, und diese Komponenten, die da sind, die unsere Entscheidungen dann also auch zustande bringen, sind wichtig für den Glauben. Ich höre immer wieder, dass mir Leute sagen, ja, weißt du was, du wirst dem Schicksal überlassen. Ne? Gott tut, was er will. Egal was du machst, wird Gott trotzdem tun, was er will. Das stimmt nicht. Gott tut nicht immer, also was er will, im Sinne von im Verhältnis oder Beziehung zu uns. Gott tut gewisse Dinge nach dem nach, was wir tun. Ne? So ist unsere Entscheidung sehr wichtig, weil seine Souveränität ist nicht also über uns ausgeübt, ohne unseren Willen einzuschränken. Gott ist Gott. Er kann irgendetwas tun heute Abend und das wird auch passieren. Aber auf der anderen Seite, Gott sagte, du, ich habe dir mit einem Willen geschaffen, dass du eine Entscheidung für dein Leben treffen möchtest. Denn im Himmel wird es keinen Menschen geben, der durch Muss hineingekommen ist. Die Entscheidung muss getroffen werden und jeder wird in den Himmel sein aufgrund seiner Entscheidung oder in der Hölle sein aufgrund seiner Entscheidung. Kein Mensch wird entweder im Himmel oder in Hölle sein, ohne was dazu beizutragen. Wir haben die Entscheidung, also wo unsere Destination stattfinden wird. Und deswegen ist Gott immer so also, bei uns wichtig, also, dass uns das Wort Gottes gegeben hat, dass jeder Einzelne von uns weiß, wie wir unser Leben führen sollen. Denn das ist ein Manual, das ist also eine Anleitung für unser Leben. Jedes einzelne Teil der Bibel ist eine Anleitung für unser Leben, dass wir recht leben möchten, dass unser Leben nach dem Schema und nach den Prinzipien und nach dem Willen Gottes geführt wird, wie er uns geschaffen hat. Und das ist immer so wichtig. Ne? Könnt ihr vorstellen, dass jeder einzelne von uns im Leben, wenn du also 65 Jahre erreichst, wird mindestens 10 bis 20 wichtige Entscheidungen treffen. Und das sind Entscheidungen, also die unser Leben entweder beeinflussen oder sogar also bis zu hinkommen, dass wir also von diesen Entscheidungen total bestimmt sind. 10 bis 20, also sehr wichtige Entscheidungen. Manche von uns haben schon also einige von denen getroffen. Ne? Habt ihr schon getroffen, habt ihr schon manches getan. Aber weißt du, was interessant ist? Für uns, die gläubig sind, ist es interessant, dass wir zwei Art Entscheidungen haben. Es gibt natürliche und es gibt geistliche Entscheidungen. Ne? So, die natürlichen Entscheidungen sind anders wie die geistliche. Paulus sagte in 1. Korinther 2, Vers 9 bis 16, ich lese jetzt nur mal zwischendurch, so Vers 14, heißt es, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. So, er spricht jetzt also die Gemeinde an, die haben angefangen, du, also da war das Leben, da das sind Dinge gut gegangen und auf einmal merkte er, dass diese Leute nicht so im Glauben leben, wie sie leben sollten. Und warum? Weil sie noch immer nicht geistlich da waren, um diese Entscheidungen zu treffen. Und er sagte, natürlicher Mensch kann also nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist Gottes beurteilt werden muss. So, Es gibt Entscheidungen, es gibt Entscheidungen, natürliche, und dann gibt es geistliche Entscheidungen. Und beide von diesen Entscheidungen sind sehr wichtig, weil sie unser Leben prägen und uns auch eine gewisse Destination des Lebens geben. Wir aber haben die Einsicht von Christus empfangen. Das heißt also, wenn ein Mensch gläubig geworden ist, kann sich entscheiden für oder gegen, für Dinge, also die auf ihn zukommen, in Weise so, dass es Gott wohlgefällig ist. Ja? Und das sind also sehr wichtige. Die natürlichen Entscheidungen, die wir so im Leben treffen, die kommen aufgrund der Information, die wir haben, die wir empfangen haben, die wir uns also erlesen oder von anderen Leuten geben lassen haben. Aufgrund der Information kommen also diese Dinge auf uns zu. Und da gibt es also Möglichkeit, wenn wir, also sagen wir jetzt, alle Informationen nicht haben, dass wir auch eine falsche Entscheidung treffen können. Ne? So, es ist sehr wichtig, das sind so Beispiele. Ich hatte ja mal ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar und die haben so eine Krise gehabt in der Ehe und da kamen sie, ne, und da redeten miteinander und dann sage ich ja, was ist denn eigentlich die Ursache, dass ihr jetzt also in der Ehe so eine Krise habt? Ne? Also die wollten, sagten ja, wenn es nicht so weitergeht, also besser geht, dann müssen wir auseinandergehen. Ich sage, was ist denn passiert? Und dann sagte die Frau, wissen Sie was, als ich meinen Mann geheiratet habe, wusste ich nicht, dass es schon 3 Frauenbeziehungen hatte vor mir. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie geheiratet. Sie, Mangel an Information leitet uns zu falschen Entscheidungen. Und weißt du, merkst du auf einmal, also die Leute, ja, die hatten eine Entscheidung getroffen, die dachten, sie ist der Einzige, aber jetzt hat er festgestellt, da war schon 3 Frauen vorher gewesen und jetzt ist Nummer 4. Und weißt du, wenn es sowas ankommt, ne, da sagen sie ja, ich hätte nie geheiratet. Ja, zu spät und jetzt ist sie schon verheiratet, jetzt musst du schlucken, weißt du, jetzt musst du also mit dem Mann leben, da gibt es keine andere Wahl jetzt. Und weißt du, das sind so Sachen, weil es von mangelnder Information geht. Ich war eine Zeit also in einer Druckerei gearbeitet. Ich verstehe auch, dass ihr auch hier Beziehung zur Druckerei habt. Ne? Und da habe ich in der Druckerei gearbeitet. Ne? Und da haben wir auch Leute manchmal also dann einstellen müssen. Und da haben wir so Resümees bekommen von Leuten. Jeder hat so reingeschickt, ne? Ja, also ich habe so Jahre, viele Jahre Erfahrung und ich habe das und das gemacht und ich habe das gemacht. Und dann liest du die ganzen Resümees durch, ne? Und dann wählst du nach dem, was du denkst, ist der Beste für diese Arbeit. Ja, 3 Wochen später stellst du fest, dass das Mail, was sie geschickt haben, ist für eine Lüge gewesen. Der Kerl hat keine Ahnung von diesen Dingen gehabt. Aber jetzt ist es eingestellt und natürlich, wenn du Vertrag musst, weißt du, das kannst du nicht jetzt ab morgen wieder kündigen und sagen, tschüss, also geh mal, da gibt es also andere Probleme dann und so. Da musst du damit arbeiten. Mangelnde Information kann uns dazu führen, dass wir falsche Entscheidungen treffen, weil es eben das Natürliche ist. Ne? Und in 1. Korinther 10, Vers 23 hat Paulus also den Korinther gesagt, weil, weißt du, die haben immer so das Gefühl gehabt, ja, also ich meine, weißt du, ich bin noch ein Christ und ich habe die Freiheit. Überhaupt, weißt du, wenn du die Bibelstelle liest, ne, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, ne? Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also, wir sind frei, wir können es und so weiter. Aber er sagte anders. Er sagte, alles ist uns erlaubt. Also, wenn er jetzt Punkt wäre und nichts mehr dahinter, das wäre wunderbar. Ne? Alles ist uns erlaubt. Aber dann heißt es, ja, aber nicht alles ist nützlich oder gut oder gesund, also im Glaubensleben jetzt. Ne? Also, du hast die Wahl, mir ist alles erlaubt, aber alles ist nicht nützlich. Und da sagte, ja, aber nicht alles baut auf. Das heißt also, wenn du in deinem Leben etwas Gutes erfahren willst, dann geht es darum, dass du die Entscheidung treffen möchtest, was auferbaulich ist, nicht was dich also zugrunde stellt oder macht. Ne? Und das ist jetzt eben hier eine Sache, die natürliche Entscheidung. Jeder einzelne von uns trifft irgendwann mal solche Entscheidungen. Ihr werdet ja zumindest 3 wichtige Entscheidungen treffen, einmal Beruf, einmal Ehe und einmal also dem Herrn dienen oder nicht dem Herrn dienen. Aber da gibt es auch Entscheidungen, also die Ablaufzeit haben. Wenn ihr so einkaufen geht, weißt du, da gibt es so Datum drauf gestempelt, ne? Und das heißt also, bis zu diesem Datum darf dieses Produkt verkauft werden, und wenn dieses Datum einmal also verläuft, dann also müssen sie das Produkt von, also dann, vom Geschäft also wegräumen, ne? Und weißt du, diese Ablaufzeit ist sehr wichtig. Wir warten und warten und warten und denken nicht, dass es Entscheidungen gibt, die diese Ablaufzeit haben, ne? Und wenn also dieses Mal kommt, meine Zeit, du, also da hast du den Zug verpasst, ne? Auf einmal mein Max, ne? Ja, ich habe einen Neffe, also der geht schon langsam Richtung 50, ne? Er ist immer noch nicht verheiratet. Und weißt du, wo er jung war, ne? Wir haben öfters mal besucht, da habe ich zu ihm gesagt, Samuel, du musst mal umsehen, ne? Die Bibel sagt uns, wir sollen was tun. Beten? Wie? Was sollen wir tun? Wache und betet. Wache und betet. Warum? Weißt du, mit Beten alleine schaffst du, du musst mal ein bisschen rumschauen, wenn du beten tust, du siehst also da, was da ist, ne? Und dass du dann auch irgendwo deine Wahl triffst. Ne? Und da habe ich ihm gesagt, Samuel, du musst unbedingt mal was sehen, du bist immer älter und immer älter. Ja, sagte er. Ja, und auf einmal das eine Mädel, was er mochte, die hat also jemand anders gefunden, hat geheiratet, ist weg. Da war eine andere wieder da und die hat er auch gemocht, ne? Und da wollte man die also, und da sagte er, ja, also das Mädel, ne? Sagt, ja, was hast du gemacht? Hast du mit dir geredet? Nee, sagte, ich habe noch nichts gesagt. Nee, ich sag doch nichts. Naja, sagte, wie sollst du denn wissen? Ne? Die Zeit ist abgelaufen, sie hat jemand alles gefunden, der ist weg. Und dann wieder ein anderer und ein anderer. Jetzt sitzt er da, weißt du, bei seiner Mama, ne? Also bald 50 Jahre alt, und dann noch immer keine Frau. Die Zeit ist abgelaufen für ihn. Du, alle, die er heiraten wollte, sind alle weg. Du, da hätte er schon mal früher Entscheidungen treffen müssen. Und weißt du, so ist es im Glaubensleben manchmal so, dass wir im Glauben auch auf die gewisse Dinge so abschieben, ne? Und aufschieben. Ah ja, ich mach schon. Ja, ich werde. Und weißt du, die Zeit geht vorbei und auf einmal merken wir haben es verloren. Es ist weg. Es ist nicht alles auf Dauer da. Das musst du verstehen. Die Wahl musst du treffen dann, wenn Gott dir vor der Wahl stellt. Aber du kannst nicht jetzt einfach da in der Luft hängen lassen, die Sache, weil irgendwann mal wird das zu spät sein. Und so, also diese haben wir also schon mal so. Aber dann gibt es auch, dass wir eine richtige Entscheidung treffen zur richtigen Zeit. Ne? Also das ist ja wunderbar, wenn das immer so wäre, das wäre ja schön, ne? Dass wir zu jeder Zeit also die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit treffen würden. Das ist ein Segen, wenn man sowas machen kann. Aber dann gibt es Leute, weißt du, die richtige Entscheidung treffen zur falschen Zeit. Und das ist genauso schlecht, ne? Und da leidet man darunter auch. Warum? Weil man sieht dann die Konsequenzen, die darauf, also daher bestehen. Und so, Gott will uns etwas sagen heute Abend. Jeder einzelne von euch hat Entscheidungen zu treffen. Jeder einzelne von euch. Manche sogar sehr wichtige Entscheidungen. Und ich fühle einfach so in meinem Herzen, als ich über dieses Thema nachdachte, du, es gibt einige von euch hier, die sehr unsicher sind, also eine gewisse Wahl oder Entscheidungen zu treffen. Und warum ist das so? Weißt du, Gott will nicht, dass wir in dieser Unsicherheit leben. Du. Er ist doch ein Gott, der uns nahe ist. Er ist ein Gott, der uns durch den Heiligen Geist führen und leiten soll. Er spricht zu uns. Er will uns also Gedanken geben, die sein Weg und seinen Willen in unser Leben offenbaren soll. Warum sollen wir denn also das alles abschieben und aufschieben und warten und warten und warten und keine Entscheidung treffen? Du verpasst so vieles in deinem Leben. Und weißt du, manch einer von euch hatte vielleicht einen Ruf, in den Dienst zu gehen. Manch einer spürt einfach in seinem Herzen, du, ich habe mehr als nur den Beruf, den ich habe. Gott will etwas anderes mit meinem Leben anfangen. Und du sagst, ja, da war doch nicht ich. Also, ja, ich meine, wer bin ich denn? Und weißt du was alles? Und weißt du, wir versuchen das alles zur Seite zu schieben. Nein, du, das ist nicht das Reden Gottes, das fällt mir nur so ein und so. Pass mal auf, du, wenn Gott mit uns handelt, du, die Stimme Gottes ist sehr klar und die ist auch deutlich genug, dass wir da auf die Zeit, also immer wieder dieselbe Stimme hören und Gott redet. Und er redet. Und er redet. Und auf einmal wird irgendwo das Reden still und dann ist vorbei. Weißt du, Gott wird nicht auf immer und ewig warten, dass wir eine Entscheidung treffen. Gott gibt uns eine Chance, er gibt uns eine Gelegenheit, er gibt uns also bestimmte Dinge, die für uns direkt von Gott bestimmt sind, damit wir also den Weg gehen möchten. Und weißt du, dieses ist nicht so leicht, wenn es darauf ankommt. Aber da gibt es auch Leute, also die immer wieder aufschieben die Entscheidung. Ne? Ja, also das kann ich nicht so entscheiden. Einfach, ja, weißt du was, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und so. Und dann da ziehen wir das hinaus, ziehen wir hinaus. Und das ist ein Misstrauen Gott gegenüber. Ein Misstrauen. Gott will, dass wir ihm vertrauen, dass er uns das Richtige gibt und schenkt und so weiter und so fort. Ich meine, wenn du einen Beruf erlernt hast und 4 Jahre später stellst du fest, also das ist nichts für mich, also ich dachte, das wäre anders und jetzt ist es nicht so. Du kannst immer noch umlernen. In einer Ehe kannst du das nicht mehr machen, du. Dass nach 4 Jahren sagt, Entschuldigung, aber weißt du, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Frau für mich ist. Also ich will, oder Mann, ne, also ich habe mir entschlossen, also ich muss jemand anders finden, der mehr zu mir passt oder besser mit mir also, zusammenpasst wie du. Das kannst du nicht mehr machen, du. Wenn du dich einmal entschlossen hast und dann sagst du ja vor Gott, also dann ist die Ehe also einmal auf 0, sicher, dass es bis zum Ende des Lebens gehen soll, ne? Ja, die Welt macht das nicht, aber wir machen das als Gläubige. Amen. Amen. Ja. So, und wenn es darauf ankommt, also diese Entscheidung zu treffen, ist nicht so leicht überhaupt, wenn du mehrere potenziale Partner vor dir hast. Ja, wen? Wer? Ja, was weißt du, was 10 Jahre von heute geschieht? Wir haben ein Ehepaar gehabt, weißt du, das war ein junges Ehepaar. Also, wenn du ein Bild machen möchte, so für Broschüre oder für Katalog und so, ne? Die beiden hätten also als Nummer 1 Kandidaten gewesen. Ne? Also perfekte Figur für die Frau, perfekte Figur, alles stimmte ganz genau, blonde Haare, weißt du, alles mit allem drum und dran, also wie aus dem Schaufenster. Und er war ja Bodybuilder, ne? Also der hat auch Muskeln gehabt, Arnold Schwarzenegger, ne? Und so, also richtige Kerle, so weißt du, stark, ne? Und da sah auch ganz, ganz gut aus. Und die beiden haben geheiratet. Und jeder hat gesagt, das ist das perfekte Paar. Bis eines Tages es alles anders wurde. Also vielmals wählen die Männer überhaupt, ich kann das offen sagen, wir sind ja alle hier Erwachsene, ne? Wir wählen das, was vor Augen ist, aber wir sehen nicht die Zukunft. Und Gott will uns leiten, dass wir die Entscheidung treffen, dass diese Dinge, die wir entscheiden, von Gott, also in Zukunft schon bestimmt sind, auch dauerhaft sein können. Und zuletzt, wir haben eine geistliche Entscheidung zu treffen. Und die geistlichen Entscheidungen sind aufgrund von der Leitung Gottes uns gegeben. Das ist eine Offenbarung. Gott will sich uns offenbaren in dem Sinne, dass er zu uns redet, also entweder durch das Wort, durch Predigen, durch Menschen, die geistlich gesonnen sind und. Also diese Art von geistlichen Entscheidungen muss man also sehr, sehr beachten. Warum? Weil diese Art von Entscheidungen sind permanent. Permanent. Das ist für dein geistliches Leben, das ist für deine Ehe, das ist also für deine Familie, das ist für alles, was du tust, sind Geistentscheidungen, die begleiten die natürliche Entscheidungen in unserem Leben, die führen alle füllen aus, also das, was die natürliche Entscheidungen nicht haben können, und das sind die Offenbarungen Gottes. Und da möchte ich mal heute Abend mal so ganz kurz fragen, redet Gott zu dir? Hörst du die Stimme Gottes? Hast du eine Offenbarung Gottes in deinem Leben, wo diese Entscheidungen dann auch dementsprechend fallen? Ne? Das ist die Frage. Weißt du, wir als Christen, wir leben sehr im Ratio. Wir leben also im Intellekt, wir leben also in der Natürlichen. Und das ist ja auch gut, Gott hat uns alles gegeben, weißt du. Wir haben ein Hirn, also wo wir unsere Entscheidungen auch so treffen können. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Gott will sich offenbaren, Gott will mit uns den Schritt gehen. Ne? Und weißt du, da baut er uns so was wir sagen, also in unserem Heimleben, so eine Navi, ne? Den baute Gott ein bei uns, wenn wir so gläubig geworden sind. Und diese Navi sagt uns, wo wir lang gehen sollen, ne? So wie das im Auto ist. Ne? Also jetzt gehst du da und wenn wir von der Weg runterkommen, der sagt er was? Wenn man falsch fahren. Der sagt er was? Umdrehen, genau, umdrehen. Das ist die Stimme Gottes, weißt du, die uns immer wieder leiten wird, dass wenn wir nicht so in der Willen Gottes bleiben und dass wir nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, da haben wir das Wort Gnade. Und in dieser Gnade spricht Gott und sagt, umdrehe, zurück auf den Weg. Also da geht es nicht hin und da kannst du auch nicht hin. Also umdrehen, jetzt geht es wieder auf den Weg. Und diese Entscheidungen sind die wichtigste in unserem Leben. Wie triffst du deine Wahl? Was für Entscheidungen hast du getroffen bis jetzt, wo du weißt, das war alles richtig gewesen, da hat Gott also gewirkt, also ich habe das also auch so vernommen und das war auch richtig. Oder kannst du vielleicht sagen heute Abend, du, ich habe Konsequenzen von meinen Entscheidungen, die nicht so gut waren. Da hast du immer noch etwas, was Gott dir schenken will und das ist, er will sagen, umkehren, ich werde in deinem Leben das Richtige trotzdem erzielen. Ne? Trotzdem, dass wir vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, da ist diese Gnade Gottes, da ist dieser wunderbare Segen Gottes da, in der wir also unser Leben wieder neu einstellen können und den richtigen Weg mit Gott gehen können.